Ich will euch Portugiesen noch keine Vorschriften machen. Ich hab nur ein paar gut gemeinte Ratschläge. Was für Ratschläge? Steht hier nicht rum, geht lieber mal arbeiten. Contrabanda FM 91.4. 20 years of freedom on the airwaves. Your local radio station in Barcelona. News and music you've never heard before. Join us. Listen to us. Podcast on the internet. www.contrabanda.org. Listen to us. Guten Morgen, hier ist wieder Niemandsland, hier ist wieder 91.4 FM. Contrabanda. Ein leicht regnerischer Morgen hier im Zentrum von Barcelona. Schmuddelige 16 Grad. Bedeckt, aber angenehm. Wir senden jetzt von 10 bis 12 Uhr direkt von hier aus dem Herzen Barcelonas, von hier von der Plaza Real, auch live im Internet unter www.contrabanda.org. Niemandsland ist eine Sendung für Leute hier in Barcelona und natürlich auch weltweit, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Wir bieten Ihnen, meine Damen und Herren, jetzt 2 Stunden aktuelle Informationen, Hintergründe, Unterhaltung und natürlich jede Menge Musik. Wir von Contrabanda machen ein freies Radio. Und wir sind ein freies Radio. Selbstverwaltet, selbstfinanziert und total kommerzfrei. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Niemandsland. Bienvenidas und bienvenidos. Es ist Samstag, der 17. November 2012. Falls uns jemand anrufen möchte, unsere Telefonnummer lautet 93 317 7366. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie wie immer Detlef Jeskerts. Wir werden heute natürlich über den Generalstreik vom vergangenen Mittwoch berichten. Wir werden auch verschiedene Einschätzungen abgeben. Dann gibt es etwas zum Thema Hunger in der Welt. Dann wird es etwas geben auch zum Thema Rüstungsexporte aus Deutschland in alle Welt, besonders aber auch in Krisenstaaten. Dann die Zukunft unserer digitalen Kultur steht auch auf dem Programm. Was wird passieren in Zukunft mit dem Internet und mit unseren Daten im Internet und mit unserer Art überhaupt Kultur zu konsumieren? Wer entscheidet darüber in Zukunft, was und wie wir Kultur konsumieren werden? Also Filme, Musik, Theater, aber auch Nachrichteninformationen. Darum wird es heute gehen. Und natürlich gibt es wie immer viel, viel, viel Musik. Eingangs möchte ich einmal den Schweizer Schriftsteller und Politiker Jean Ziegler zitieren. Zitat Jean Ziegler, laut ECOSOC-Statistik sind vergangenes Jahr 52 Millionen Menschen Epidemien, verseuchtem Wasser, Hunger und Mangelkrankheiten zum Opfer gefallen. Der deutsche Faschismus brauchte 6 Kriegsjahre, um 56 Millionen Menschen umzubringen. Die neoliberale Wirtschaftsordnung schafft das locker in wenig mehr als einem Jahr. Jean Ziegler. Wir lassen sie verhungern, die Massenvernichtung in der dritten Welt. Erschienen bei Bertelsmann in München, ein Buch, 320 Seiten, 19,90 Euro. Dazu gibt's nachher mehr. Eine Oper für Bettler hören. Weil diese Oper so prunkvoll gedacht war, wie nur Bettler sie erträumen, und weil sie doch so billig sein sollte, dass Bettler sie bezahlen können, heißt sie die Drei-Groschen-Oper. In Soho. Die Bettler betteln, die Diebe stehlen, die Huren huren. Zuerst hören Sie eine Moritat über den Räuber McKeith, genannt Mackie Messer. Und der Haifisch, der hat Zähne, und die trägt er im Gesicht. Und McKeith, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. An einem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand. Und ein Mensch geht um die Ecke, den man Mackie-Messer nennt. Und Schmulmeier bleibt verschwunden, und so mancher reiche Mann, und sein Geld hat Mackie Messer, dem man nichts beweisen kann. Jenny Fowler ward gefunden mit einem Messer in der Brust, und am Kai geht Mackie Messer, der von allem nichts gewusst, und das große Feuer in Soho, sieben Kinder und ein Greis in der Menge, Mackie Messer, den man nichts fragt und der nichts weiß. Und die minderjährige Witwe, ihren Namen jeder Um der zunehmenden Verhärtung der Menschen zu begegnen, hatte der Geschäftsmann Jonathan Jeremiah Peachum einen Laden eröffnet, in dem die Elendsten der Elenden jenes Aussehen erhielten, das zu den immer verstockteren Herzen sprach. Unser Finanzsystem ist erschüttert. Occidente está acabado. Y lo hemos fastidiado nosotros. No solo tú. Someone reminded me of what they said. Weed is good. Now it seems it's legal. Occidente está acabado. They were having massive private gains. Este es el financial engineer Bill Green. ¿Quieres que tus bisnietos hablen? El dólar desaparecerá. Bear Stearns, Goldman Sachs. Für die Völker des Südens hat der Dritte Weltkrieg längst begonnen. Das sagt Herr Jean Ziegler in einem Interview, das er diese Woche der Zeitung Junge Welt gibt. Der deutsche Faschismus brauchte 6 Jahre, um 56 Millionen Menschen umzubringen. Der Neoliberalismus schafft das locker in gut einem Jahr. Der Schweizer Jean Ziegler war der erste UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung und ist heute Vizepräsident des beratenden Ausschusses des UN-Menschenrechtsrats. Wir lassen Sie verhungern, heißt Ihr neues Buch, Herr Ziegler. Untertitel: Massenvernichtung in der Dritten Welt. Wer ist verantwortlich dafür, dass Millionen Menschen jedes Jahr verhungern? Der World Food Report der UN sagt, Zitat, alle 5 Sekunden verhungert ein Kind unter 10 Jahren. 57.000 Menschen jeden Tag. Von den 7 Milliarden Menschen, die es heute auf der Welt gibt, ist ein Siebtel permanent schwerstens unterernährt. Zugleich stellt der Report aber fest, dass die Weltlandwirtschaft nach dem heutigen Stand der Produktivkräfte problemlos 12 Milliarden Menschen ernähren kann. Anders als noch vor wenigen Jahrzehnten gibt es heute keinen objektiven Mangel mehr. Das Problem ist nicht die Produktion, sondern der Zugang zur Nahrung. Und der hängt von der Kaufkraft ab. Jedes Kind wird ermordet, das während unseres Gesprächs verhungert. Wer also sind die Herren dieser kannibalischen Weltordnung? Da möchte ich zunächst die 10 größten multinationalen Konzerne nennen, die 85% der weltweit gehandelten Lebensmittel kontrollieren. Sie entscheiden jeden Tag, wer isst und lebt, wer hungert und stirbt. Ihre Strategie ist die Profitmaximierung. Die geplanten Rettungsmaßnahmen für den Euro sind weiter umstritten. Können Sie Namen nennen? Ja. Die US-Firma Cargill Incorporated hat vergangenes Jahr 31,8% des weltweit gehandelten Getreides kontrolliert. Die Dreyfus Brothers 31,2% des Reises. Ich will kurz die 4 wichtigsten Mechanismen identifizieren, die den Hunger verursachen. Sie sehen, wie da mit kriminellen Methoden in dieser Finanzwirtschaft riesige Gewinne erzielen. Zunächst wäre da die Börsenspekulation mit Grundnahrungsmitteln. Der internationale Bankenbanditismus hatte 2007-2008 an den Finanzbörsen rund 85.000 Milliarden Dollar Vermögenswerte vernichtet. Seitdem sind die meisten Hedgefonds und Großbanken auf die Rohstoffbörsen umgestiegen, vor allem auf Agrarprodukte. Wie gehabt, wird auch auf diesem Sektor weiter mit Derivaten, Short Selling und anderen legalen Finanzinstrumenten gehandelt, um mit Reis, Mais und anderem Getreide astronomische Profite einzufahren. Mais zum Beispiel ist auf dem Weltmarkt in den vergangenen 12 Monaten um 63% teurer geworden. Die Tonne Weizen hat sich auf 272 Dollar verdoppelt. Der Preis für philippinischen Reis ist regelrecht explodiert. Von 110 auf 1200 Dollar. Zu erwarten sind. Bear Stearns, Goldman Sachs. Doch das Ganze hat eine Schattenseite. Man investiert global. Gibt es eine Schätzung, wie viele Menschen durch die Wirtschaftspolitik der entwickelten kapitalistischen Staaten ums Leben gekommen sind? Laut ECOSOC-Statistik sind vergangenes Jahr 52 Millionen Menschen Epidemien, verseuchtem Wasser, Hunger und Mangelkrankheiten zum Opfer gefallen. Soziale Ziele, ökologische Ziele, kulturelle Ziele haben es sehr schwer. Haben Sie mit Ihrer Arbeit in den UN etwas bewegen können? Wohl eher mit meinen Veröffentlichungen. Mein Buch basiert nicht auf Statistik, nicht nur auf Statistik. Es ist auch ein Erlebnisbericht. Ich habe die Lage in vielen Ländern an Ort und Stelle studiert. Ich kann jetzt genau sagen, wer die Halunken sind, kann aber auch darauf hinweisen, welche Hoffnungen es gibt. Leute wurden per Provision dafür bezahlt, so viele Hypotheken wie möglich zu vergeben. Für die Völker des Südens hat der Dritte Weltkrieg längst begonnen. Solange wir schweigen, sind wir Komplizen der Mörder. In den Amtsstuben und in den Konzernetagen sitzen. Che Guevara hat gesagt, auch die stärksten Mauern fallen durch Risse. Und diese Risse werden zunehmend sichtbar. Unser Finanzsystem ist erschüttert. Immer mehr Menschen wird es klar, dass diese kannibalische Weltordnung von Menschen gemacht wurde und auch von ihnen gestürzt werden kann. Mit der Mobilisierung der Zivilgesellschaft, Attac, Greenpeace, Via Campesina und so weiter, ist ein neues historisches Subjekt entstanden. Ihr einziger Motor ist der moralische Imperativ. Immanuel Kant hat gesagt, die Unmenschlichkeit, die einem anderen angetan wird, zerstört die Menschlichkeit in mir. Zahlen wir jedes Jahr mehr Geld. Ich möchte Deutschland hervorheben, so Ziegler. Dieses Land hat die wohl lebendigste Demokratie Europas und immerhin die drittgrößte Wirtschaftsmacht der Welt. Das Grundgesetz gibt alle Waffen in die Hand, um die mörderischen Mechanismen, die Millionen Menschen durch Hunger töten, auf demokratischem und friedlichem Wege zu brechen. Karl Marx sagte, der Revolutionär muss imstande sein, das Gras wachsen zu hören. Der Aufstand des Gewissens in Europa steht bevor. Soweit Jean Ziegler in seinem Buch über die von der Finanzkrise und von der Finanzwelt mitverursachten Hungerkatastrophen in der Dritten Welt. Es gibt viele interessante Aspekte in diesem Buch, die ich jetzt nicht alle nennen kann. Vielleicht noch 2 oder 3 mehr. Er sagt zum Beispiel, laut Weltbank müssen 1,2 Milliarden Menschen von weniger als einem Dollar pro Tag leben. Sie hausen in den Slums der Welt, in Manila, Karachi, Mexiko-Stadt, Sao Paulo und so weiter. Von dieser winzigen Summe müssen Mütter ihre Kinder ernähren. Wenn die Lebensmittelpreise explodieren, dann verhungern sie buchstäblich. Ein zweiter mörderischer Mechanismus, so Ziegler, ist der zunehmende Einsatz von Agrartreibstoffen. Allein in den USA wurden 2011 aus 138 Millionen Tonnen Mais und hunderten Millionen Tonnen Getreide Biomethanol und Biodiesel hergestellt. Das Land verbraucht jeden Tag das Äquivalent von 20 Millionen Barrel. Das sind 158 Liter pro Barrel Erdöl. Zwischen Alaska und Texas werden aber nur 8 gefördert. 12 müssen eingeführt werden. Aus Irak, Nigeria, Zentralasien, Saudi-Arabien und anderen gefährlichen Ländern. Das bedeutet, dass die USA unglaubliche Summen für ihr Militär ausgeben müssen. Obama will daher fossile durch vegetale Energie ersetzen. Aber hunderte von Millionen Tonnen Nahrungsmittel auf einem Planeten zu verbrennen, wo alle 5 Sekunden ein Kind verhungert, ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Von seiner Frau. Der dritte Mechanismus, der ist die Überschuldung der ärmsten Länder. Von den 54 Staaten Afrikas sind 37 reine Agrarstaaten mit meist geringer Produktivität. Sie haben kein Geld, um in Bewässerung, Agrartechnik oder Dünger zu investieren. Nur 3,8% der Fläche Schwarzafrikas ist bewässert. Auf dem Rest wird Regenlandwirtschaft wie vor 5000 Jahren betrieben. In einem normalen Jahr ohne Krieg, Dürre oder Heuschrecken wird in der Niger-Sahel-Zone durchschnittlich 600 bis 700 Kilogramm Getreide pro Hektar geerntet. In Baden-Württemberg hingegen sind es 10.000 Kilogramm. Der deutsche Bauer ist nicht fleißiger oder klüger als ein afrikanischer Kollege. Im Unterschied zu ihm hat er aber Mineraldünger, selektiertes Saatgut, Bewässerung, Traktoren und so weiter. Dem afrikanischen Bauern kann auch sein Staat nicht helfen. Der ist nämlich überschuldet. An diesem Punkt kommen öffentliche Finanzinstitute wie die Weltbank oder die Europäische Entwicklungsbank ins Spiel. Die sagen diesen Staaten, baut eure Schulden dadurch ab, dass ihr das Ackerland Hedgefonds und Investoren überschreibt. Landgrabbing nennt sich das. Allein in Afrika waren es im vergangenen Jahr 41 Millionen Hektar. Diese sogenannten Investoren haben Kapital, Technik, Transportmittel und Handelsbeziehungen. Sie pflanzen auf diesem Land dann Produkte an wie Avocados, Südfrüchte, Kaffee etc. für den Export nach Europa oder Nordamerika. Für die Versorgung der einheimischen Bevölkerung bleibt nichts übrig. Spaß und Verrecken dann natürlich glatt im Dreck. Was ist das Mut über so hoch? Einen vierten Mordmechanismus können wir das sogenannte Agrardumping nennen. Auf jedem afrikanischen Markt können Sie heute frisches Gemüse, Geflügel und Früchte aus Italien, Frankreich oder Deutschland kaufen. Je nach Saison um die Hälfte oder ein Drittel billiger als gleichwertige einheimische Erzeugnisse. Ein paar Kilometer weiter rackert sich der afrikanische Bauer mit Frau und Kindern in brüllender Hitze ab und hat nicht die geringste Chance, auch nur das Existenzminimum für seine Familie zu erwirtschaften. Tochter des Bettlerkönigs. Das, was die Kommissare in Brüssel anrichten, ist abgrundtief verlogen. Durch ihre Dumpingpolitik fabrizieren sie den Hunger in Afrika. Und wenn die Hungerflüchtlinge sich nach Europa retten wollen, werden sie mit militärischen Mitteln brutal ins Meer zurückgeworfen, wo jedes Jahr Tausende ertrinken. Das waren Auszüge aus einem Interview mit Herrn Jean Ziegler. Das Interview führte die Tageszeitung Junge Welt. Interviewer war Herr Peter Wolter. Und der Anlass war die Publikation eines Buches von Jean Ziegler. Das heißt, wir lassen verhungern, die Massenvernichtung in der Dritten Welt. Originaltitel Destruction Massive. Erschienen in Paris 2011, jetzt bei Bertelsmann in München 2012 erschienen. Standen vor dem Standesamt, wusste er nicht, woher ihr Brautkleid stammt, aber sie wusste seinen Namen nicht genau. Oh! Belogen und Mary Sayer wurden letzten Mittwoch Mann und Frau. Oh, oh, soll sie leben. Oh, oh, oh. Als sie drin standen vor dem Standesamt, wusste er nicht, woher ihr Brautkleid stammt, aber sie wusste seinen Namen nicht genau. Oh, wissen Sie, was Ihre Frau treibt? Nein! Lassen Sie Ihr Lüstlingsleben sein! Nein! Hoch sollen Sie leben! Hoch! Hoch! Hoch. Billy Logan sagte neulich mir, mir genügt ein kleiner Teil von ihr. Das Schwein! Hoch! Logan und Mary Libre, 91.4 de la FM, Contrabanda. Exigimos el cese inmediato de la guerra de los gobiernos contra sus pueblos. Als sie drin standen vor dem Standesamt, wusste er nicht, woher ihr Brautkleid stammt. Aber sie wusste seinen Namen nicht genau. Oh. Wissen Sie, was Ihre Frau treibt? Nein! Lassen Sie Ihr lustiges Leben sein! Nein! Hoch! Hoch! Hoch! Hoch! Billy Logan sagte neulich mehr. Hoch! Aber Mac ist... Sein, ich mach es heute wieder allein. Kinder kriegen, die dann später Drogen nehmen. Soll das wirklich alles sein? Ich hab ein Haus, ein Pferd, ein Auto, das mit Diesel fährt. Ich kann mich nicht beklagen, das geht mir sogar gut. Ich hab ein Haus, ein Pferd. Millionen wert, ich kann mich nicht beklagen. Nein, es geht mir sogar gut, aber ich hasse es, weil ihr so glücklich seid. Ich hasse es, weil von euch keiner schreit. Ich hasse es, weil ihr so glücklich seid. Ich hasse es, weil von euch keiner schreit. Nur Scheiße, doch was sollte ich sonst tun? Schlafen gehen, es war mal wieder spannend heute. Es wird bloß morgen wieder sein. Ich hab ein Haus, ein Pferd, ein Auto, das mit Diesel fährt. Ich kann mich nicht beklagen, weil es geht mir sogar gut. Ich hab Millionen werde ich, kann mich nicht beklagen. Nein, es geht mir sogar gut, aber ich hasse es, weil ihr so glücklich seid. Ich hasse es, weil von euch heute keiner schreit. Ich hasse es, weil ihr so glücklich seid. Ich hasse es, weil von euch heute keiner schreit. Christina Stürmer live aus Wien von ihrem Live-Album. Ich habe ein Haus, ich habe ein Pferd. Am vergangenen Mittwoch war mal wieder, muss ich sagen, ein Generalstreik. Schon der zweite in diesem Jahr. Der letzte war am 29. März 2012. Da ging es um, eigentlich um dasselbe wie jetzt, da ging es um die unglaublichen Kürzungen, die vorgenommen werden. Ein wahrer Amoklauf an Kürzungen wird durchgeführt im Moment von den Herrschaften, von den gleichen Herrschaften, die auch die Völker in das Paradies nationaler Glückseligkeit führen wollen, wie Moses einst die Kinder Israels aus der babylonischen Gefangenschaft. So will ein nationaler Führer im Moment das Volk der Katalanen aus der spanischen Gefangenschaft in ein leuchtendes Paradies hinüberführen. Mit ausgebreiteten Armen, zigtausendfach, hängt er an allen möglichen Bäumen in der Stadt, nicht am Galgen, sondern als Plakat, und segnet praktisch mit seinen ausgebreiteten Armen das Volk, das ihm natürlich blind vertraut. Doch davon abgesehen ist er nicht der Einzige, es ist einfach ein Schachzug, der da durchgeführt wird. Sie haben halt die nationalistische Karte gezogen, warum auch nicht. Ist ja egal. Was uns interessiert gleich, wir werden ein paar Informationen und Einschätzungen über diesen Streik abgeben. Was mich aber besonders persönlich auch interessiert, ist darauf hinzuweisen, dass kein anderes Informationsmedium so viel und so interessant und so gut berichtet hat wie, ja, Kontrabanda FM. Auch hier gab es wieder an der Plaza Real rege Geschäftigkeit. Kontrabanda FM sendete mal wieder im Namen der Agencia 29, der Agentur 29. Das ist ein Bündnis aus Radios und alternativen Medien. Zum Beispiel dem freien Fernsehkanal TDT, Radio Pica, Radio Bronca und vielen anderen mehr. Eine neue, alternative Art der Streikberichterstattung, die wir nun schon zum dritten Mal ausprobiert haben. Bei Kontrabanda hat das jetzt mittlerweile schon Tradition. Das erste Mal war das im September 2010. Da haben wir diese Form der Berichterstattung in großem Stile anlässlich des damaligen Generalstreiks gegen die Arbeitsmarktreform der Regierung Zapateros praktiziert. Eine 24-Stunden-Live-Berichterstattung von allen Brennpunkten der Stadt, der Region und anderen Städten Spaniens. Das lief so ab. Eigene Reporter und Hörer riefen rund um die Uhr und rufen rund um die Uhr beim Sender an und berichten, was sich wo ereignet, was sie sehen, was sie beobachten, was sie erleben. Streikaktionen zum Beispiel, Verhaftungen, Polizeiübergriffe, Randaleszenen natürlich auch, Stellungnahmen und Interviews der am Streik Beteiligten, der Streikposten und auch der Bürger, die sich über den Streik beschweren. Alles das wurde von Kontrabanda gesendet, übertragen, live in einem unglaublichen Live-Tag zum Streik. Die Idee, ein möglichst direktes, unverstelltes Bild vom Geschehen zu vermitteln, soll so von den Akteuren, Beteiligten und Zeugen getragen werden und nicht von politisch Geschulten, die aus ideologischer Sicht berichten, was sie sehen wollen, die uns nachher die Zahlen auch verfälschen. Das sieht dann so aus hier in den Studioräumen von Kontrabanda. Da brummt es wie im Einsatzzentrum der NASA. Naja, ich übertreibe ein bisschen. Aber Dutzende junger Leute sitzen an den Tischen, an ihren Laptops, nehmen Meldungen entgegen, registrieren alles und stellen es im Minutentakt ins Netz in einer Art Live-Ticker. Die Meldungen werden über verschiedene alternative Internetplattformen und Nachrichtenagenturen dann weiter verbreitet. Die Sprecher an dem Mischpult im Studio wechseln sich natürlich ab. Informationen zum Streikverlauf in den Industriebetrieben, Transportunternehmen, Einkaufszentren und aus den Straßen werden durchgesagt und kommentiert. Besonders dann natürlich wieder die Knüppeleinsätze am Abend hier im Zentrum von Barcelona. Da haben viele Leute angerufen und wirklich auch teilweise auch ein bisschen harte Live-Berichterstattung gebracht. Ich begrüße jetzt erstmal Werner, der ist gerade hier ins Studio getrudelt. Hallo Werner, guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen, sowohl dir als auch allen, die uns zuhören. Ja, wir sind jetzt beim Thema Streik. Wir geben gleich ein paar allgemeine Informationen, aber vielleicht sagst du mal deine Eindrücke Ja, also ich habe am Abend dieses Streiks bei diesen Demonstrationen dann nicht hier angerufen bei Kontrabanda, um Bericht zu erstatten, aber dort war ich natürlich auch. Und wie du sagst, die erste Art der Berichterstattung von Kontrabanda war ja im Ende 2010, September 2010, beim ersten, sagen wir, Generalstreik der letzten zwei Jahre, und aber eben, wie viele vergessen, auch damals schon gegen die Politik von ZAP, von Zapatero, von der sozialistischen Regierung, ja, weil eben der dort genau diese Politik angefangen hat, die jetzt Rajoy und die PP noch brutaler weiterführen. Und wie gesagt, Rajoy hat jetzt schon den zweiten Generalstreik abgekriegt im Laufe von einem Jahr, seit er an der Macht ist. Und wie geht's jetzt weiter? Eines der Argumente, um die Leute von dem Streik abzuhalten, war ja, das nützt nichts, am nächsten Tag geht's genauso weiter wie seither auch. Das ist natürlich schon wieder sehr demagogisch, das weiß sowieso jeder, dass das so sein wird, aber was ist die Funktion von so einem Generalstreik? Eben die Regierung unter Druck zu setzen, dass zurückzunehmen, was sie uns zubotet. Gut, und tatsächlich am nächsten Tag, am 15., am Donnerstag, ging es dann genauso weiter wie seither, sowohl oben wie auch unten. Weitere Zwangsräumung und weitere Abräumen und Kürzungspolitik. Also die Frage stellt sich für uns, was machen wir jetzt? Sofort heute anfangen, den nächsten Generalstreik vorzubereiten. Ja? Und dann vielleicht auch mal einen 48-stündigen, einen zweitägigen und dann hoffentlich irgendwann mal unbefristeten Generalstreik. Tja, niemand hat erwartet, dass die Regierung am nächsten Tag zurücktritt oder auch nur einen Millimeter zurückweichen würde. Das sind keine normalen Politiker, die da an der Macht sind. Das sind autoritäre, sich berufen fühlende Führernaturen, wie sie sich selber oft gerne nennen, die pfeifen drauf, was auf der Straße los ist. Im Gegenteil, die setzen dann immer gerne noch einen drauf. Ich werde nie vergessen die Worte des Mariano Rajoy, des Präsidenten hier von Spanien, nach dem vorletzten Generalstreik, hat er dann gesagt, y mañana habrá recortes, recortes y recortes. Kürzungen, Kürzungen, Kürzungen. Und jeden Freitag gibt es neue Kürzungen. Er hat also geredet praktisch wie ein Wahnsinniger, wie ein Diktator. Das ist würdig eines Diktators, eines verbockten Diktators. Und als solchen sollte man ihn auch wirklich mittlerweile betrachten. Ein demokratischer Diktator natürlich, der an die Macht gespült wurde durch viele, viele Faktoren, die wir hier nicht alle erläutern können. Aber es sieht nicht sehr gut aus, meine Damen und Herren. Jedenfalls, was ist passiert? Am Mittwoch gab es trotzdem etwas, was relativ neu war. Eine Art neue Dimension, die wollen wir auch kurz nennen. Als historischen Moment in der europäischen Gewerkschaftsbewegung hat der Europäische Gewerkschaftsbund EGB die Proteste vom Mittwoch gegen die von EU und Internationalem Währungsfonds verordnete sozialfeindliche Kürzungspolitik bezeichnet. Millionen Beschäftigte in etlichen Ländern traten in den Streik oder beteiligten sich an großen Demonstrationen. Zur Arbeitsniederlegung hatten Gewerkschaften in Griechenland, Spanien, Portugal, Italien und Belgien aufgerufen. Beschäftigte des belgischen Bahnbetreibers SNCB hatten schon am Dienstagabend einen 24-stündigen Streik begonnen. Der Hochgeschwindigkeitszug Thalys zwischen Deutschland und Belgien verkehrte nicht. Auch in Frankreich gingen mehr als 10.000 Menschen gegen den Kürzungswahnsinn auf die Straßen. Dann gibt es jede Menge Berichte aus Portugal. Da wurde auch gestreikt, um die Verarmung zu stoppen. Streikt für uns und für euch. Die Parole des Tages wurde am Montag überall in Portugal schon befolgt. Das iberische Land erlebte eine der größten landesweiten Arbeitsniederlegungen seiner Geschichte. Dem Aufruf der größten Gewerkschaftszentrale der kommunistisch beeinflussten CGTP Intersindical hatten sich neben Unabhängigen auch Dutzende Einzelgewerkschaften der den Sozialisten nahestehenden UGT angeschlossen. Der Nah- und Fernverkehr mit Bussen, Bahnen oder Fähren kam fast vollständig zum Erliegen. In den größten Städten fiel die Müllabfuhr zum Beispiel komplett aus. In den Krankenhäusern blieben lediglich die Notaufnahmen in Betrieb. CGTP-Generalsekretär Armenio Carlos hob den länderübergreifenden Charakter des Streiks hervor, der sich gegen eine Politik der Zerstörung von Ökonomie und Beschäftigung, gegen Verarmung und Vertiefung der Ungleichheit richtete. Seit Beginn der Krise hat sich Portugals Arbeitslosenrate um mehr als das Doppelte erhöht. Mit offiziell 15,8% hat sie einen absoluten Rekordstand erreicht. Premierminister Pedro Passos Coelho erklärte zum Streik, seine Regierung lasse sich davon nicht nervös machen und lobte alle Portugiesen, die am Montag ihrer Arbeit nachgehen. Kommen wir zum Thema Spanien. Hier war die große Schlagzeile der internationalen Berichterstattung und auch der nationalen Berichterstattung: prügelnde Polizisten. Der zweite Generalstreik in diesem Jahr hatte seit den frühen Morgenstunden weite Teile des öffentlichen Lebens in Spanien lahmgelegt. Während die Regierung eine geringe Beteiligung unterstellte, das machen sie immer, die sprechen dann von 20%, sprachen die Gewerkschaften von einer Streikteilnahme um die 80%. Seit den frühen Morgenstunden wurden in vielen Städten die Zufahrten zu Fabriken blockiert. Fast alle Beschäftigten der Automobilfabriken von Seat und Nissan waren dem Streikaufruf gefolgt. Auch in der Schwerindustrie gab es eine breite Beteiligung. Der öffentliche Verkehr war nahezu lahmgelegt. Im Gesundheitswesen wurden, wie auch gerade in Portugal berichtet, nur Notfälle behandelt. Eine breite Beteiligung am Generalstreik gab es auch in Asturien. An der Demonstration am Mittag in Gijón auf Deutsch, nahmen laut Gewerkschaftsangaben 12.000 Personen teil. Für diese kleine Stadt ein großer Erfolg. In ganz Spanien wurden am Mittwoch über 80 Demonstranten festgenommen. Über 30 Menschen wurden bei gewaltsamen Auseinandersetzungen mit Sicherheitskräften verletzt. Wir werden da gleich auf ein paar sehr brutale Fälle zu sprechen kommen. Zum Beispiel wurden auch Kinder brutal geprügelt von autonomen Mossos de Squadra Polizisten hier in Katalonien. Besonders ein Fall in Tarragona hat großes Entsetzen in der Öffentlichkeit ausgelöst. In Valencia und Tarragona kam es am Vormittag zu brutalen Prügeleinsätzen der Polizei gegen Demonstrierende und sogar Unbeteiligte. Ein 10-jähriger Junge wurde dabei am Kopf verletzt. Auch in Madrid ging die Polizei brutal gegen Streikende vor. Gleichzeitig gab es Streik in Italien und Griechenland, da war auch jede Menge los. Politik des Niedergangs in Italien mit Streik, Protestaktionen und Großkundgebungen haben Gewerkschaften, Arbeitslose und Studenten in Italien massiv gegen die Kürzungspolitik der EU und der Regierung in Rom demonstriert. Zehntausende Menschen gingen in allen italienischen Großstädten auf die Straße. Die Italiener haben bereits einen hohen Preis für die Krise gezahlt. Jetzt verlangen wir Beschäftigung und soziale Gerechtigkeit. Das betonten Anhänger der linken Gewerkschaft COBAS. Zu Protesten kam es auch in Mailand, Florenz und Turin. Die Polizei setzte gegen die Demonstranten Tränengas ein. Hier fällt mir übrigens auf, wie die Presse berichtet. Ich habe mir am Donnerstag El País gekauft und sehe da ein Foto von einem Polizisten, der auf einen jungen Mann einschlägt, mit dem Knüppel nach ihm schlägt. Und die Unterschrift zu diesem Foto, die lautet: Demonstranten widersetzen sich der Polizei. Wie kann man als erwachsener Mensch so ein Foto mit so einem Text unterschreiben und dann hoffen, dass es genug Dumme gibt, denen das nicht auffällt? Also ich meine, wie soll man das? Aber das ist genau der Punkt, ja. Wie jetzt auf der legalen Ebene wollen sie ja jetzt das Gesetz ändern, ne? Wenn du zum Beispiel aufgefordert wirst, von der Polizei wegzugehen und du gehst nicht weg, dann ist das jetzt in Zukunft Angriff auf die Staatsgewalt. Und vielleicht ist der nächste Schritt zwar, du gehst weg oder du läufst weg, aber nicht schnell genug. Läufst nicht schnell genug. Ja? Mhm. Also ich warte nur, dass das jetzt auch noch kommt. Ja. Das sind natürlich Spitzfindigkeiten von den Herrschaften, die verfassungswidrig sind. Die grenzen schon daran, den Gesslerhut zu grüßen. Das heißt, irgendwann werden sie einen Hut aufstellen. Darauf steht Staat. Da hängt die Fahne und jeder, der vorbeikommt und nicht demütig eine Verbeugung macht, der widersetzt sich schon praktisch der freien Grundordnung. In diese Richtung geht das übrigens. Es sind eigentlich surreale Geschichten, die da abgehen. die sind würdig einer dieser surrealen Diktaturen, die uns hier immer so als abschreckendes Beispiel genannt werden, wie Kasachstan, Aserbaidschan, Nordkorea, bizarre Diktatoren, die sich immer neue Dinge ausdenken, um ihre Völker von der Demokratie fernzuhalten. Wir sind da, wir sind angekommen. Welcome in Absurdistan, Spanien 2012. Ja, und was natürlich auch dazugehört zum Thema Manipulation, ist dann dieses bekannte Problem, wie war die Beteiligung an diesem Streik? Ja? Wie viele sind dem Streik gefolgt und wie viele wollten arbeiten, um Spanien wieder aus der Patsche zu helfen? Und wie immer gehen natürlich auch da die Zahlen auseinander. Gewerkschaften, 70-80% der Staat sagt, 10% haben. Also jeder kann sich aussuchen, was er will. Das Gleiche kennen wir ja von den Demonstrationen her. Ne? Die Veranstalter 600.000, 1 Million, die Regierung oder das Rathaus oder vielleicht 50, 60.000. Aber zu diesem Thema nochmal, sowohl Streik als auch Demonstration. Streiken ist ja leider so, dass immer weniger streiken können, einfach. Einmal, weil sie keine Arbeit mehr haben, weil sie auf die Straße gesetzt wurden. Und also jetzt, wie gesagt, jetzt haben wir fast 6 Millionen hier in Spanien. Also alle diese Leute, die können schon mal nicht streiken, ja. Und dann also, die Leute, die jeden Pfennig brauchen. Ich meine, es ist ein Tag Lohn weniger. Leute, die sowieso nicht bis zum Monatsende kommen. Obwohl für viele das natürlich auch nur eine Ausrede ist, aber natürlich gibt es Leute, die, es gibt Leute, ich kenne, die sich welche. Das nicht leisten können, auf einen Tag Lohn zu verzichten. Ja, aber deshalb finde ich, werden eigentlich die Demonstrationen auch immer wichtiger. Ja. Es gibt eben immer mehr Leute, die wirklich nur noch so auf einer Demonstration ihr Nicht-Einverständnis und ihren Protest tun können. Ne. Und also jetzt, wie gesagt, den ganzen Tag über theoretisch, je nachdem eingehalten oder teilweise eingehalten, am Vormittag Streik und dann am Nachmittag um 18:02 Uhr zwei Demonstrationen gab es hier in Barcelona. Also die große, muss man sagen, die größere Demonstration, veranstaltet, aufgerufen von den zwei großen Gewerkschaften, Comisiones Obreras und UGT. Und gleichzeitig ging eine andere Demonstration los. Da haben praktisch alle anderen aufgerufen dazu. Also die anderen, die anarchistischen Gewerkschaften und die Asambleas und der 15M und die Versammlungen aus den Stadtteilen und so, die schon teilweise in ihren Stadtteilen angefangen haben zu marschieren und dann hingegangen sind zu den Jardines de Gracia, wo die Demonstration angefangen hat. Und das war auch eine sehr große Demonstration. Also ich habe keine Ahnung, aber ich schätze mal so, vielleicht zwischen 20.000 und 30.000 Leuten waren bei der kleinen Demonstration, immerhin. Aber gut, wir wissen ja, Quantität ist nicht immer Qualität und umgekehrt. Jedenfalls die große Demonstration lief völlig friedlich ab, aber bei der anderen, bei der kleineren, kam eben wieder die böse Gewalt zum Ausbruch. Man muss sagen, natürlich stimmt's, es gab schon während der Demonstration auch Leute, die ab und zu mal Knallkörper geworfen haben oder auch mal eine Bank bemalt haben. Aber am Anfang ging's doch ziemlich friedlich zu. Und also es ging dann runter, nicht Pau Claris, sondern die Straße Puck runter bis hin zu Urquinaona, dann bis zum Platz. Und dann gingen die Leute runter, dann die Laietana. Und also ich habe es sowohl von unten als auch von oben gesehen, war sehr, sehr viele Leute da. Ja. Und dann, ja, was ist dann passiert? Dann so habe ich das in Erinnerung und gesehen, dass vielleicht in der Mitte, sagen wir mal, dieser Demonstration, war sie plötzlich nicht mehr so dicht, sondern da waren relativ wenig Leute und sowohl vorne wie auch hinten sehr viele Leute. Ich war in dem Moment vorne beim vorderen Teil, die also fast da am Plaza de la Catedral waren. Und wo sie eigentlich auch zu Ende gehen sollte, die Demonstration. Ja, ja, ich war auch in der Nähe und. Und dann kam nicht mehr durch. Da Polizeieinsätze, ne? Ah. Wo also dann von der Kathedrale her praktisch die Polizei. Gesehen habe ich es nicht mit Gummigeschossen, aber was ich gehört habe, weiß ich jetzt nicht, waren das Gummigeschosse oder nur diese Knallgranaten, die sie auch haben. Ne? Jedenfalls mit dem Erfolg, dass die ganzen Leute reingetrieben wurden da in diesen Stadtteil mit den kleinen Gässchen, schmalen Gässchen, der Born. Und ja, Baja San Pedro auch runter. Richtig, die Baja genau. San Pedro, alles was von der Via Laietana in Richtung, sagen wir mal, ja, Girona ging. Tetuan, ja. Also der ganze Stadtteil, wirklich, von da unten, von, was ist das, Mercat Catalina? Ja, das ist der Mercado Santa Catalina. Bis hoch zum Palau de la Musica. Ne? Ja. Und hinterher habe ich dann mitgekriegt, dass oben am Urquinao, ne, auch Polizeieinsätze waren. Und nachdem, was die Polizei jetzt sagt, ja, das sei alles daher gekommen, weil das Quartier der Polizia Nacional auf der Laietana angegriffen wurde. Darf ich dazu was sagen? Das ist natürlich auch eine ganz interessante Sache. Ein Ereignis, das von Leuten in Deutschland oder im Ausland gar nicht so verstanden wird. Die Polizei, die Nationalpolizei, hatte schon Tage vorher Polizeischutz durch die Mossos für dieses Gebäude angefordert. Wir müssen dazu sagen, das Polizeigebäude, das Kommissariat auf der Via Laietana war früher ein berüchtigtes Verhaftungszentrum unter dem Faschismus, wo viele Leute hier aus der Stadt verhaftet, geschlagen und gefoltert wurden. Und es hat immer noch diesen Ruch als frankistisches Polizeifolterzentrum. Und da haben die Mossos, oder beziehungsweise wohlweislich, nicht weil sie da Mitgefühl haben, sondern weil das opportun ist, hat die Polizei, die katalanistische Polizei, gesagt, dieses Gebäude bewachen wir nicht. Man hat das also geschehen lassen. Das muss man auch sagen, dass genau da praktisch die Knüppeleinsätze provoziert wurden oder auch gerechtfertigt werden konnten. Das ist ein interessantes Detail, das die Geschichte Katalonien-Spanien ein bisschen beleuchtet und da ein Licht drauf wirft. Ja, zu diesem Thema noch. Also Gummigeschosse, ich persönlich habe es nicht mitgekriegt, aber also ich habe sie gesehen, die standen da mit ihren Riesen, mit diesen Schussgewehren, standen eine ganze Reihe und sie haben auch geschossen. Ja, ja, ja. Sie haben geschossen, das ist ganz klar, das und können die nicht. Eine Frau hat ein Auge verloren, das soll man auch nicht vergessen. So ist es halt, ja, unsere friedvollen Polizisten, wie in Tarragona auch, ne, wo sie einen 13-jährigen Jungen den Schädel aufgemacht haben, mit einem zufällig gefallenen Schlag eines Polizisten, sagt jetzt der Innenminister, der hat geblutet wie ein Schwein, 13-jähriger Junge, der mit seiner Familie da auf dem Bürgersteig war, wahrscheinlich noch nicht mal mit demonstriert haben. Aber jedenfalls, das sind halt so Kollateralschäden, die dann passieren, wenn man die Demokratie verteidigt. Man sieht auch diese Bilder. Ich meine, der Effekt dieser Bilder ist natürlich auch so, es soll Angst verbreitet werden. Meiner Meinung nach ist das kein Zufall und meiner Meinung nach ist das auch kein Unfall oder kein Adrenalinunfall, wie das so gerne hingestellt wird. Überreizte Polizisten, die schon zur Weißglut gereizt wurden von bösen Demonstranten, denen gehen die Nerven durch, wie einer Mama, der mal die Hand ausrutscht. Sondern das ist eine Strategie, um in der Jugend Angst zu verbreiten und zu sagen, jeder, der überhaupt dahin geht, kann mit einem offenen Schädel oder mit einem Auge weniger auf der Intensivstation oder im Krankenhaus landen. Das ist die Botschaft, die verbreitet wird durch diese Aktion. Es ist kein Zufall, sondern es ist ganz bewusst gemacht, in Kauf genommen. Und es ist eine Strategie, einfach um das Klima der Angst noch höher zu schrauben und weiter zu verdichten. Die Leute hier in diesem Land, das fällt mir auf, und auch mit Menschen, mit denen ich spreche, auch nach dem Streik, mit Kellnern in den Kneipen, Busfahrern, Nachbarn, Leute, die man kennt, die Angst ist unglaublich groß in diesem Land. Es ist wirklich ein Klima der Angst, wie es so vielleicht seit dem Faschismus, seit dem Frankismus noch nicht da gewesen ist. Demokratie? Haben wir sie oder haben wir sie nie? In Deutschland war man solidarisch, man heißt hier die Gewerkschaften, SPD, Linke und auch Kapitalismuskritiker von Attac. Die solidarisierten sich nämlich am vergangenen Mittwoch mit den Massenaktionen in mehreren EU-Staaten, südlichen EU-Staaten, gegen die staatlichen Sparmaßnahmen zulasten von Beschäftigten und Rentnern. Vielerorts gab es kleinere Demonstrationen zur Unterstützung der politischen Streiks. Die Folgen dieser Politik seien ein Teufelskreis aus steigender Arbeitslosigkeit, Verarmung und weiterer wachsender Staatsschulden, vor allem in Südeuropa. Das sagte zum Beispiel SPD-Chef Sigmar Gabriel in Berlin. SPD. Gestern hatten wir hier auch eine sozialistische bzw. sozialdemokratische Politikerin gehört, die Carme Chacón. Die schlagen natürlich jetzt Töne an, um auf Wählerstimmen zu gehen. Die wollen jetzt links überholen. Nachher werden sie natürlich rechts abbiegen, das weiß man, sobald sie an der Macht sind. Aber immerhin, man hört es gern, die Leute freuen sich, solche Töne zu hören. Nachher wird drauf gepfiffen. Erforderlich sei stattdessen ein gemeinsames Wachstum- und Beschäftigungsprogramm. Linksparteichef Bernd Rixinger begrüßte die Streiks als Signal der europäischen Einigung von unten und erklärte, Zitat, statt den Banken immer neue Milliarden hinterherzuwerfen und dieses Geld dann über extreme Kürzungen bei den Beschäftigten, Erwerbslosen und Rentnern einzutreiben, müssen wir europaweit dafür kämpfen, dass die Profiteure des Finanzcasinos endlich zur Kasse gebeten werden. Linkspartei, die waren, glaube ich, noch nirgendwo an der Regierung, wo sie Unsinn machen konnten. Doch in Berlin, glaube ich, da waren sie mit dran und haben da auch einiges Unheil gestiftet. Aber gut. Seine Partei forderte europaweit eine Vermögensabgabe und die Einführung einer Millionärssteuer zur Reduzierung der öffentlichen Schulden. Dieser erste internationale Streik gegen die Euro-Politik wird nicht der letzte sein, erklärte Rixinger. Er sei froh und stolz, dass sich auch in Deutschland die Gewerkschaften den Protesten anschließen und solidarisch mit den europaweiten sozialen Kämpfen sind. Auf den südeuropäischen Generalstreik muss und wird eines Tages ein europäischer Generalstreik folgen. DGB-Chef Michael Sommer, mein Gott, wie lange ist er schon DGB-Chef, erklärte, ich glaube, ich habe manchmal das Gefühl, als ich noch in Berlin wohnte in den 80ern, war Michael Sommer schon DGB-Chef. Kann das sein, Werner? Ich weiß ja, es nicht. Ja, das könnte sein. Das kann sein. Das heißt, dieser Mann ist schon seit 20 Jahren DGB-Chef, sehr demokratisch. Der ist wirklich länger im Amt als Hitler, Stalin und alle. Und Jordi Pujol. Und Jordi Pujol. Gut, jedenfalls, dieser DGB-Chef erklärte, die Spar- und Kürzungspolitik funktioniere nicht. Sie ist Gift für die Konjunktur, zerstört Arbeitsplätze und gefährdet den sozialen Zusammenhalt. Richtig, richtig, richtig. Warum hat er dann keinen Generalstreik ausgerufen, frage ich mich, wenn er so tiefschürfende Erkenntnisse gewonnen hat. Gebraucht werde ein Marshallplan und ein Wiederaufbau der europäischen Wirtschaft. Es ist nicht nur sinnlos, sondern auch gefährlich, der Krise hinterherzusparen. Das klingt natürlich toll, der Krise hinterherzusparen. Ein Bonmot. Auch die IG Metall erklärte sich also, wie gesagt, solidarisch mit den Gewerkschaften in Spanien, Portugal, Italien und Griechenland. Es sei ein Skandal, dass die am besten ausgebildete junge Generation Europas vielfach ohne Perspektive auf sichere und gute Arbeitsplätze ist. Löhne werden gesenkt, Arbeitnehmerrechte abgeschafft, Renten und Sozialleistungen gekürzt, obwohl die Menschen den sozialen Schutz in der Krise mehr denn je brauchen, hieß es in einer am Mittwoch verbreiteten Mitteilung. Letzte Einschätzung kam von Attac, die meldeten sich auch zu Wort. Attac griff Bundeskanzlerin Angela Merkel, CDU, an. Natürlich nicht physisch, sondern verbal. Sie betreibe eine massive Umverteilungspolitik von unten nach oben zu Lasten kommender Generationen und vergifte das politische Klima in Europa, erklärte ein Sprecher. Ja, zu diesen Worten von der IG Metall, ne? Diese Solidarität, ich meine, verbal ist natürlich sehr leicht und billig, die Solidarität zu üben, Solidaritätsadressen zu verschicken von Zentraleuropa nach Südeuropa. Aber die deutschen Gewerkschaften, die sollten auch mal die deutsche Regierung unter Druck sehen, setzen auf der einen Seite in Bezug darauf, auf die Politik von der Merkel, und zum anderen bei ihren eigenen Gewerkschaftsmitgliedern mal erklären, diese Lügen über die faulen Südeuropäer, die einfach nicht arbeiten wollen, die in Deutschland Tag und Nacht verbreitet werden. Ja, ja, und jetzt, also das war der Generalstreik am 14., am Mittwoch. Und jetzt haben wir schon wieder ein Datum hier, nächsten Sonntag, übernächsten Sonntag, 25. November wird es also Wahlen geben hier in Katalonien, nach nur 2 Jahren Amtszeit der Regierung. Warum? Das ist die große Frage, ja. Also wie gesagt, der Generalstreik war natürlich nicht nur gegen die PP-Regierung von Madrid, von der Zentralregierung gerichtet, sondern auch hier in Katalonien gegen die Partei, die hier die gleiche Funktion hat wie die PP, für mich wenigstens die CiU, Convergència i Unió, der Chef dieser Regierung, Herr Mas, der hat jetzt also dann die Wahlen um 2 Monate vorgezogen. Warum? ganz klares Ablenkungsmanöver, weil er eben diese Proteste, die es all überall und jeden Tag gibt, jetzt auf diese Art und Weise vom Tisch kriegen will. Jetzt werden uns wieder wird uns der Kopf zugeschissen mit politischen Parolen aus allen Richtungen. Und natürlich dann mit seinem, auch das natürlich, Ablenkungsvermögen, Ablenkungsmanöver, jetzt diese katalanische Nationalfrage hochzukochen. Das ist sein Hauptinteresse. Und er wird jetzt versuchen, auf dieser nationalistischen Welle zu reiten und damit eine absolute Mehrheit zu kriegen. Und möglicherweise... Um dann was zu tun, um dann wirklich den letzten Schlag zu führen gegen das ganze Gesundheits- und öffentliche System und, hier, und um weiter zu privatisieren, ohne Widerstand. Es kann sein, ne, dass er die absolute Mehrheit bekommt. Dann gibt's noch einen Kollateralschaden auch hier. Es gibt noch einen Grund, warum das sehr gut in die jetzt passt, diese neue Wahl. Es gab ja diesen riesen Korruptionsskandal hier in Katalonien mit dem Palau de la Música, mit Herrn Millet und so. Und ein Punkt davon ist auch, dass über Baufirmen, die denen von der Regierung, von der hiesigen Regierung dann Aufträge zugeschanzt wurden, dass die dann Spenden gemacht haben an dem Palau de la Música und dass ein Teil von diesem Geld nicht nur an die Regierungspartei Convergencia geflossen ist, sondern auch auf die Privatkonten von ihm selber, von unserem Regierungschef, von seinem Vater und auch von der anderen Machthaberfamilie Pujol, sowohl Jordi Pujol wie seine Frau, wie auch sein Sohn, der jetzt wieder praktisch der zweite Mann ist in dieser Partei. Und da gab es eine Untersuchungskommission dazu. Jetzt aber, weil die Wahlen nicht mehr, weil es eine neue Regierung geben wird, kann diese Untersuchungskommission ihre Arbeit jetzt leider nicht weiterführen. Wir müssen kurz sagen, was das für ein Geld ist, was da an die CEO-Politiker gezahlt wurde und in der Schweiz auf Konten gelandet ist. Das Geld wurde natürlich zur Bestechung ausgegeben, um Einfluss zu nehmen auf die Politik. Das ist geraubtes Geld aus dem Vermögen des Musikpalastes, des Palau de la Música hier in Barcelona. Das ist eine sogenannte Ikone des Katalanismus, des gebildeten kulturellen Katalanismus. Der Musikpalast ist das, was für die Katalanen eigentlich eine Art Tempel oder Heiligtum ist, was für die Wagner-Verehrer Bayreuth ist, ist hier der Palau de la Música. Der Präsident dieses Palaus, ein gewisser Herr Felix Millet, Sohn auch eines berühmten Gründers, glaube ich, des Palau de la Música, hat den Haushalt dieses Wirtschaftsunternehmens als private Schatulle benutzt und hat über 30 Millionen aus der Kasse sich in die eigenen Taschen gesteckt, hat einen unglaublichen Luxus betrieben, hat sich da Chalets und Häuser bauen lassen, hatte die größten Luxusgüter. Man kann sich das alles gar nicht vorstellen, was da gelaufen ist. Es hat wirklich bizarre, surreale Formen angenommen, was da geklaut wurde und wie er die Angestellten behandelt hat. Das muss man auch sagen. Er hat den Leuten, dem Chor zum Beispiel, hat er die Mittel gekürzt. Er hat den Musikern des Orchesters des Palaus, hat er die Löhne gedrückt mit der Begründung, es sei kein Geld da, und er selber hatte wirklich über 30 Millionen geklaut. Dieses Geld ist dann auch zum Teil in die Politik geflossen, um sich praktisch die Loyalität von Politikern zu kaufen, und dieser Schmutz wird jetzt nochmal hochgekocht. Niemand hatte Interesse von den Herrschaften hier in Katalonien, diese Affäre weiter zu verfolgen, weil da steckten zu viele mit drin, aus allen möglichen Parteien. Die Rechte Presse in Madrid kocht dieses Thema jetzt kurz vor der Wahl natürlich auf. Heute meldet El Mundo, die nationale Tageszeitung hier in Spanien, eine rechte Zeitung, meldet ganz suffisant diese Details von den Steuerparadiesen und dem geklauten Geld des Palastes. Ja. Nur zum Thema Palast noch ganz schnell. Millet, man muss eines zu seiner Ehrenrettung sagen, er hat seinen Gärtner ganz gut bezahlt. Er hat, glaube ich, 3000 Euro im Monat verdient und musste praktisch nur 5 Palmen betreuen in seinem Garten. Nur 5 Palmen hat er nicht mehr? Der hat doch verschiedene Ja, aber da Luxus hat er dann wahrscheinlich Anwesen. Andere Gärtner dafür gehabt. Ja, aber jetzt ist natürlich so, ne? Woher kommt diese Information jetzt mit ganz konkret mit Namen und so weiter aus dieser Zeitung, wie du sagst, El Mundo, eine sehr rechte Zeitung. Jetzt passiert genau das, wird es jetzt veröffentlicht, praktisch eine Woche vor den Wahlen. Das ist natürlich sehr schlecht. Ja, das erzeugt natürlich einen Trotzeffekt, einen Mitleideffekt. Und das heißt, ja, das sagen die jetzt, ja, um ja. unseren guten Arthur Mas. Ja gut, das ist eben das Ding, das weiß man natürlich nicht. Man weiß es schon lange, aber, dass das so ist. Je bekannter das Thema wird, kann es ihm natürlich schon schaden jetzt, obwohl es nur noch 7 Tage sind bis zur Wahl. Und wie reagiert er jetzt darauf? Sagt natürlich, ja, selbstverständlich werden wir die Zeitung und die Journalisten, die das unterschrieben haben, anzeigen und vor Gericht bringen. Das sind alles Verleumdungen und Lügen und so weiter. Aber so ganz überzeugend sah er mir nicht aus. Und auch... Was er auch noch gesagt hat, war, außerdem sei es nicht ethisch, jetzt auch noch Leute mit ins Spiel zu bringen, die sich nicht mehr verteidigen können. Da hat er sich auf seinen Vater bezogen, weil nämlich schon vor einem Jahr oder so rausgekommen ist, dass sein Vater Konten in der Schweiz und in Liechtenstein hatte und darauf befragt. Die jetzt auf ihn übergegangen sind, er hat das Geld ja geerbt. Damals schon darauf befragt, sagt er dann, ja, das wusste ich nicht. Ne? Ja. Und jetzt mit dieser neuen Information da von Mundo heißt also ganz konkret, er selber auch. Ja. Okay, jetzt außer diesen Sachen sagt er dann jetzt praktisch inhaltlich natürlich nichts mehr, sondern sagt nur, und das habe ich da gelesen, ist, Maas etwa ein neuer Mahatma Gandhi, weil er hat ihn zitiert und sagt, wenn sie anfangen uns anzugreifen, wissen wir, dass wir angefangen haben zu gewinnen. Und dann muss ich zu diesem Thema natürlich auch noch ein anderer Dummschwätzer einmischen, unser Ex-Parlamentspräsident Bono, von der Sozialistischen Partei übrigens, der natürlich die Perspektive von Madrid aus vertritt, von der Zentralregierung, ne, gegen diesen katalanischen Separatismus. Und dann sagt er, das ist vergleichbar mit Deutschland zu Beginn der Nazi-Zeit, ne, als es verdächtig wurde, dass Deutscher und Jude zu sein, da hat das Unheil angefangen. Also mit diesen Worten bezieht er sich jetzt auf die Situation hier, und zwar hat er recht, da hat das Unheil angefangen, ne? Nur heißt es jetzt, dass die Restspanier die Deutschen sind und die Katalanen die Juden, oder wie will er damit sagen, dass die Katalanen dann auch so enden werden wie die Juden in Deutschland? Ist wirklich fantastisch, ja, was da abläuft. Oder vielleicht sogar, wenn Mas nicht Gandhi ist, ist er vielleicht sogar Mao Zedong, der hat mit anderen Worten das Gleiche gesagt. Mas ist im Moment alles. Er ist Moses. Wenn der Feind uns bekämpft, ist das gut und nicht schlecht. Ne? Also, weiß ich, Mas, Gandhi, Mao, Mahatma, das ist doch alles das Gleiche. Ja. Gut. Ob Moses, Charlton Heston, Mahatma Gandhi, wer auch immer, die Super Merkel war in Portugal und hat da doch einmal auf den Tisch gehauen. Hören wir uns das einmal an. Euch wird es helfen. Ein ganz normaler Tag im Kanzlerinamt. Westerwelle, was machen Sie denn hier vorm Kanzleramt? Im Moment sind doch überall diese Sankt-Martins-Züge. Da stehen dann die Kinder vor der Tür, singen und bitten um Süßigkeiten. Ich weiß. Und was bauen Sie da? Eine Falltür. Da klingelt das schwarz-gelbe Telefon. Was? Heute soll ich Portugal besuchen und die wollen mich da nicht haben? Das ist ein Fall für... Super Merkel! Ich komme! Sofort wird Super Merkel in dem krisengeschüttelten Pleitestaat mit der sprichwörtlichen portugiesischen Gastfreundschaft empfangen. Hola, Senora Merkel, willkommen in Portugal! Hallo, Oberportugiese. Was ist denn das für ein unfreundlicher Empfang? Die Leute bewerfen mich mit Eiern und Tomaten. Können Sie froh sein? Bei mir, die Leute immer werfen mit Steine und Messer. Warum sind die denn so wütend auf mich? Weiß nicht. Vielleicht, weil Merkel sich aufs Spiel wie Königin und unser Land kaputt sparen will. Ich will euch Portugiesen doch keine Vorschriften machen. Ich hab nur ein paar gut gemeinte Ratschläge. Was für Ratschläge? Steht hier nicht rum, geht lieber mal arbeiten. Senora Merkel, das sind meine Minister. Die guck ich mir mal an. Machen Sie mal den Hemdknopf zu, wir sind hier nicht in Woodstock. Stehen Sie gerade, Mann. Sie da, Sie müssen mal zum Friseur. Ach so, können Sie nichts mit uns reden. Oh doch, Deutschland ist besorgt wegen der Zustände hier. Wir wollen ein sauberes, wirtschaftlich gesundes Portugal. Und warum? Weil wir hier in Ruhe Urlaub machen wollen. Und jetzt alle an die Arbeit. Enjoy Podcast. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. És el Samstag, der 17. November 2012, die aktuellen Katastrophen, Meldungen und kommentierten Berichte. Nachrichten. Die erste Meldung kommt aus Berlin und behandelt das Thema Rechtsextremismus. Die Bundespolizei ermittelt gegen einen mutmaßlichen Neonazis aus den eigenen Reihen. Der Beamte Mitte 40 lebt in der Nähe von Rosenheim in Bayern und soll Kontakte zu Rechtsextremisten der Gruppe Europäische Aktion unterhalten, die vom Schweizer Holocaust-Leugner Bernd Schaub ausgeführt wird. Nach einem Hinweis aus dem Bundesamt für Verfassungsschutz, Achtung, hier haben Sie mal gut gearbeitet, leitete die Spitze der Bundespolizei zunächst ein verdecktes Disziplinarverfahren gegen den Polizeihauptwachmeister ein. Am 18. Oktober durchsuchte ein Einsatzkommando der Eliteeinheit GSG 9 die Wohnung des Verdächtigen. Dort beschlagnahmten die Beamten mehrere Flugblätter der Europäischen Aktion sowie Datenträger. Dem Bundespolizisten droht nun zusätzlich zu den disziplinarrechtlichen Ermittlungen ein strafrechtliches Verfahren wegen Volksverhetzung. Dann veröffentlicht der Spiegel in seiner Ausgabe von dieser Woche ein Agenten-ABC. Die Welt der Geheimdienste ist, wie sollte es anders sein, eine verschlossene. Nur selten erhalten Normalsterbliche einen Einblick in das geheime Gewerbe. Doch nun hat der Bundesnachrichtendienst selbst, der BND, nachrichtendienstliche Begriffsbestimmungen vorgelegt. Ein 40-seitiges Papier, das Historikern als Handreichungen dienen soll. Der Spiegel veröffentlicht Auszüge im Originalwortlaut. Da ist aber nicht sehr viel Interessantes bei. Ich habe mir das mal durchgelesen. Und da gibt es sowas wie Abwurfplatz, das versteht man sowieso. Das ist der erkundete, begrenzte Zielfläche zum Abwerfen von Personen oder Gütern aus der Luft. Das heißt, Agenten werden irgendwo mit dem Flugzeug abgeworfen, mit dem Fallschirm. Dann haben wir BK, ist Abkürzung für Briefkasten. Dann Empfangskomitee sind die Personen, die aus der Luft oder von See aus abgesetzte Personen oder Güter übernehmen und weiterleiten. Kann man sich alles vorstellen. Kennt man aus jedem Hollywood-Agentenfilm. Das Empfangskomitee, Johnny erwartet dich irgendwo am Strand vom Libanon. Dann Falschmeldung ist auch natürlich ein Begriff, den versteht jeder. Falsches Material wird einem feindlichen Agenten zugespielt in der Hoffnung, die fallen drauf rein. Meldungsfälschung fällt darunter. Klartext, so sagt der Spiegel ein, in einer allgemein verständlichen Schriftsprache abgefasster Text. Haha. Was allerdings interessant ist, A Panne zum Beispiel, Vorgang mit nachteiligen Folgen für die eigene Arbeit, bei dem Maßnahmen der gegnerischen Exekutive gegen eigene V-Leute eintreten oder als eingetreten anzunehmen sind. Na Mensch, dann Quelle. Die Quelle ist natürlich eine letztbekannte Person oder Unterlage, auf die eine Nachricht zurückgeführt werden kann. Wesentlich in folgender Zusammensetzung: Gelegenheitsquelle, Unterquelle, Penetrierungsquelle, Reisequelle, Spitzenquelle. Dann gibt es ein tolles Wort, das heißt Schweigefunke. Ein Schweigefunker ist ein Außenfunker im Feindgebiet, der den Auftrag hat, erst nach Eintritt vom Gegner ausgelöster Kampfhandlungen seine Tätigkeiten aufzunehmen. Interessant auch das Wort Totem. Das ist weniger bekannt. Ein Totem ist ein zerbrochener Gegenstand, dessen von den Partnern vorgewiesene Einzelteile zusammenpassen müssen. Klar, damit die Agenten sich erkennen, hat jeder die Hälfte einer Münze, die irgendwie durchgesägt oder durchgebrochen ist. Und dann wissen sie, der Bursche ist echt. Dann wird Deutschland im Moment eine neue Meldung, Berlin, von einer Affäre geschüttelt, die bis jetzt ihresgleichen sucht. Es geht um die Affäre um dubiose Millionentransfers, die den europäischen Vorzeigekonzern EADS in Turbulenzen bringt. Bestätigt sich der Korruptionsverdacht, wäre der Eurofighter-Deal mit Österreich aufkündbar. Es drohen Milliardenverluste für die Herrschaften. Hauptfigur in diesem schmutzigen Affärendschungel ist ein gewisser Frank-Walter P., der ist 50 Jahre alt, gelernter Bankkaufmann mit Adresse in Hamburg, Adressen in Hamburg, Schleswig-Holstein, München, Tirol, außerdem mit mindestens so vielen Firmen wie Wohnsitzen, soll ein Geldverteiler in einem mutmaßlichen Multimillionen-Korruptionsskandal sein. Der erschüttert schon seit Jahren die Republik Österreich bis in oberste politische Kreise. Nun aber schwappt der Fall nach Deutschland, denn im Mittelpunkt steht die Filiale des Rüstungs- und Raumfahrtkonzerns EADS im bayerischen Ottobrunn. Beim Verkauf des Eurofighters Typhoon an Österreich sollen nach bisherigen Schätzungen 113,5 Millionen Euro von EADS auf den Konten undurchsichtiger Firmen gelandet sein. Eine davon ist die Comco International Business Development von Frank-Walter P. mit Sitz im Steuerparadies Isle of Man. Und jetzt kommt es. Angeblich dienten die Gelder nur dazu, Investitionen in Österreich anzuschieben, zu denen sich EADS beim Eurofighter-Deal verpflichtet hatte. Investitionen anschieben heißt hier im Klartext, kommen wir mal auf das Agentenvokabular zurück, heißt Leute kaufen, Leute bestechen und sie für sich arbeiten lassen. Das macht mittlerweile jeder. Die Politiker machen das gerne und oft. Eine weitere Meldung betrifft die Zuwanderung nach Deutschland. Roma aus Mazedonien und Serbien kommen nach Deutschland und beantragen Asyl. Ihre Zahl steigt. Auch die Daheimgebliebenen planen die Abreise. Der Spiegel bringt dazu einen sehr interessanten, toll geschriebenen Bericht aus den Elendsvierteln von Skopje und Belgrad. Seit Ende 2009 brauchen Bürger Mazedoniens und Serbiens für Deutschland kein Visum mehr. Die EU will den Staaten, die Beitrittskandidaten sind, ihren guten Willen zeigen. Doch für die Ärmsten in Mazedonien und Serbien ist die Visumsfreiheit die Freiheit zur Flucht. Weniger als 1% der Asylanträge aus Serbien und Mazedonien werden angenommen. Die Menschen ahnen, dass auch sie erfolglos sein werden, aber sie verstehen nicht, warum. Sie kommen trotzdem und wollen bleiben. Jeder versucht seinen eigenen Weg ins vermeintliche Glück. Bis Ende Oktober dieses Jahres stellten knapp 4000 Menschen aus Mazedonien einen Asylantrag in Deutschland. Etwa 5-mal so viele wie im Vorjahr. Seit dem Sommer kamen mehr Asylbewerber nur noch aus Serbien. Insgesamt knapp 7000. Die meisten sind Roma. Dann ein interessanter Artikel über ein Apple Store. Die USA haben ja die Fähigkeit, mit ihren Produkten auch gleich ein ganzes Vokabular auszuführen. Das heißt jetzt nicht mal Apple Geschäft, Apple Laden, Apple Kaufer, sondern man muss jetzt wirklich sagen Apple Store, und so werden die Leute auch begrifflich immer stärker kolonialisiert. Welch ein toller Ort, Community, Freunde und Spaß, ja zum Apple Store. An der Plaza Catalunya gibt es auch einen Apple Store. Die Angestellten müssen lächeln, die sind verpflichtet zu lächeln laut Arbeitsvertrag, zwangslächeln. Sie stellen sich im Spalier auf und müssen den Kunden, den ersten Kunden, zu applaudieren, die reinkommen. Das nennt man Wohlfühl- und Warm-up-Business. Vergangene Woche endete mal wieder ein Crashkurs für die Propagandisten des Apple-Reiches. 200 neue Mitarbeiter für den 11. Laden auf deutschem Boden. In Berlin soll er öffnen. Größer und prachtvoller als alle anderen wird er sein. Ein Gründerzeitbau am Kudamm wird seit Monaten schick gemacht. Hier an der Plaza Catalunya wurde jetzt auch ein Apple Store eröffnet, an der Ecke Paseo de Gracia. Und das hat wirklich ein unglaublich surreales Aussehen. Wann genau die Öffnung gefeiert werden soll, darüber schweigt der Konzern noch. Aber eins wissen wir, die Firmenpolitik, aus banalen Dingen ein Geheimnis zu machen, bekommen die neuen Mitarbeiter gleich auf Seite 5 des Katalog dicken Leitfadens eingebimst. Nichts von dem, was wir hier besprechen, darf diesen Raum verlassen. Die Mitarbeiter werden dazu verpflichtet, Geheimhaltung zu bewahren. Sie dürfen nichts nach draußen bringen. Wie in der NASA oder im Geheimdienst, in der CIA. Auf Apple-Novizen mag diese Vorschrift wichtigtuerig, vielleicht sogar paranoid wirken. Viele, die schon lange zur Community der Freunde und des Spaßes gehören, verstehen das Schweigegebot besser. Denn sie wissen, dass der Laden ein toller Ort in der Dichtung ist, aber die Realität anders aussieht. Und jetzt kommen ein paar Fälle, da kann man nur mit den Ohren schlackern. Jene, die sich dem Sprechverbot nicht länger unterwerfen wollen, berichten von einem System der Selbstausbeutung, von miesen Löhnen und einer Arbeitskultur, die aus jedem popeligen Job einen großen Auftrag macht. Ehemalige und aktuelle Mitarbeiter erzählen von Pinkelpausen, die mit der Stoppuhr gemessen werden, von Hörstürzen und Nervenzusammenbrüchen, von einer Überwachung, die so weit geht, dass Angestellte bei jedem Verlassen der Filiale des Diebstahls verdächtigt werden. Wenn du also als Angestellter aus einem Apple Store weggehst, bist du automatisch ein Dieb und wirst vom Sheriff erstmal durchsucht. Und Achtung, wenn du selber ein Apple-Produkt hast, das du gekauft hast oder das dir geschenkt wird, musst du die Zahl, die Registriernummer deines Apple-Phones oder Computers oder Apparätchen, was du da hast, dem Sheriff zeigen, der überprüft das, ob das dir gehört, und erst dann darfst du die Firma verlassen. Was aber besonders schlimm ist, es gibt jetzt einen Fall, da ist ein Angestellter vom Apple Store entlassen worden. Weißt du warum, Werner? Nein. Der Chef hat eine Rede gehalten und der Mann hat gegähnt. Einmal kurz gegähnt. Yeah. Entlassungsgrund. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist wirklich Terror. Yes, yes, yes. Also, dein Chef hält eine Rede, du gähnst und wirst fristlos gekündigt. Im Oktober vorigen Jahres hatte Matthias genug. Genug von den euphorischen Reden der Filialleiter, in denen Kundenprobleme, Chancen unser Können zu zeigen, sind genug von diesem amerikanischen Hang zur Zwangsbeglückung der Menschheit. Vom Jubeln auf Kommando, wenn morgens der Umsatz des Vortrags verkündet wird. Das heißt, die Angestellten werden zusammengerufen morgens, müssen sich versammeln, müssen sich in Reihe und Glied aufstellen. Der Chef sagt, wir haben gestern einen Umsatz von, weiß ich nicht, 800.000 Euro gemacht. Und dann müssen alle jubeln und klatschen und müssen rufen, klatschen. Und erst dann dürfen sie an ihre Arbeitsplätze. Wer dann nicht laut genug mitjubelt, der ist schon irgendwie verdächtig. Der ist politisch nicht ganz korrekt. Schöne neue Welt. Ja, nee, tatsächlich. Unsere Gesellschaft wird immer demokratischer, jeden Tag quasi. Ne? Aber gut, also mich werden sie nicht erwischen. Einstellen. Anlächeln. die Zwangslächler, also mich werden sie nicht kirre machen damit. Du gehst einfach nicht hin, oder? Ich gehe in solche obszönen Läden gar nicht erst rein, aber meine Apple, die kaufe ich beim zusammen mit anderen. Beim Gemüsehändler. Obst, beim Packi nebenan. Ja, wir dürfen natürlich nicht vergessen, Apple ist ein absolut attraktives Unternehmen für alle jungen Leute, die irgendwelche neuen Kleincomputer wollen und diese Pads und diese iPads und alles, was so mit elektronischem Schnickschnack zu tun hat, ist natürlich sehr begehrt bei den jungen Leuten. Apple macht riesige Umsätze. So, ich habe jetzt mal einen Schluck hier aus der Pulle genommen. Man redet sich doch ein bisschen den Hals. Johnny Walk. Yes. Gut, kommen wir noch kurz zum Habemus Imperator. Wir haben natürlich einen neuen Imperator, der heißt Barack Obama. Er ist der gleiche wie davor. Irgendwo gab es Aufatmen, andererseits gab es natürlich auch, nützt ja eh nichts. Aber mal gucken. Was jedenfalls interessant ist, ist, dass 7 von 10 Latinos haben für Obama gestimmt. Und weil sie mittlerweile 10% der gesamten amerikanischen Wählerschaft stellen, werden ihre parteipolitischen Präferenzen entscheidend. Obama holte unter den großen Latino-Minderheiten in Florida 58%, in Virginia 66%, in Nevada 80%, in Colorado 87%. Und was für die Latinos gilt, stimmt auch für die deutlich kleinere Bevölkerung der Asian Americans, der Asiaten. Und es stimmt sowieso für die Schwarzen, die zu 93% Obama wählten. Das heißt, eine rein ethnische Wähler-Idee, 93% der Schwarzen wählten Obama. Es wird weitere Analysen bedürfen, schreibt der Spiegel, um die Wucht dieser Zahlen genau zu verstehen. Klar ist aber, diese Präsidentschaftswahl 2012 macht auf ganz neue Weise begreifbar, welch umwälzende Kräfte des Wandels im Einwanderungsland Amerika am Werke sind. Die Rede ist vom Ende des weißen Amerikas, vom Aufstieg der Zuwanderer zur gesellschaftlichen Macht, aus eigenem Recht, von demografischen Verschiebungen, die die politische Landschaft für immer verändern werden. Ja, da wird dann als Konsequenz davon natürlich auch der Rechtsradikalismus wieder anwachsen. Ja, und die Ku Klux Klan werden wieder reiten und Feuerkreuze aufbauen. Und eine andere Sache auch in diesem Zusammenhang mit Obama, ich habe mir überlegt, es gibt ja noch einen amerikanischen Bundesstaat in Europa auch, also Israel, und ich habe mir... Ja, gehört Israel zu Europa? Doch Asien. Nee, US, aber in Europa. Ja, ja. Also, geografisch ein weiteres nicht. Bundesland ja. wäre geografisch ist das USA. Ja. So kommt mir das manchmal vor. Und ich habe jetzt auch gedacht, aus der Sicht von diesem Verbündeten, sagen wir mal, Israel, Romney hat nicht gewonnen, was sich Netanyahu ja eigentlich gewünscht hatte, weil der eben noch israelfreundlicher ist als Obama. Und weil die sich auch kennen übrigens, Romney und Netanyahu aus ihrer Studienzeit und danach, wo sie angefangen haben zu arbeiten. Und wie kommt es jetzt, dass kurz danach wieder die Bombardierungen in Gaza losgehen? Ne? Am Mittwoch hat es angefangen, heute ist Samstag. Schon vierten Tag bombardiert jetzt Israel Gaza, und wie immer braucht man natürlich einen Anlass. Was war der Anlass? Es wurden Raketen von Gaza aus nach Israel geschossen, und es hätte da oder hat 3 Tote gegeben. Die meisten Raketen sind in unbewohnten Gegenden untergegangen. Aber immerhin war diesmal neu die Reichweite, weil die sind jetzt teilweise in Jerusalem oder bei Jerusalem und sogar in den Außenbezirken von Tel Aviv angekommen. Also technisch sind diese Raketen von Hamas verbessert. Ne? Technisch noch besser und 100-mal überlegener ist natürlich die italienische Luftwaffe, die dann jetzt, wie gesagt, seit 4 Tagen bombardiert. Und natürlich, wie sich's gehört, keine Flächenbombardements, sondern chirurgisch korrekte Angriffe auf, einzelne Hamas-Mitglieder, Politiker, Polizeichefs. Aber alles sind natürlich Terroristen laut Israel. Und so hat es jetzt auch diesmal angefangen. Diese Raketen von Seiten von Hamas waren eine Reaktion, worauf, dass eben Israel so eine gezielte Tötungsaktion vorgenommen hat. Ich weiß nicht mehr genau, was er war. Er war irgendwie so der militärische Chef von diesen Milizen da. Übrigens genau der Mann, der mit Israel ausgehandelt hatte, den Tausch von dem 5 Jahre lang festgehaltenen israelischen Soldaten gegen, glaube ich, 1000 palästinensische Gefangene. Ja, das war sein Lohn. Ja, er hat seinen Lohn jetzt bekommen. Aber auch interessant, ne, diese Palästinenser, diese wild gewordenen, so einen armen kleinen Soldaten halten sie 5 Jahre lang gefangen. Aber bei den 1000 befreiten Palästinensern jetzt, die da ausgetauscht wurden, Da waren Leute drin, die bis zu 30 Jahren festgehalten wurden von Israel, illegal, ohne Beweise, noch nicht mal ohne jegliche Anschuldigung. Man hat einfach gesagt, das sind Terroristen und damit hat sich's. Ne? Jedenfalls, Barak heißt der Verteidigungsminister von Israel, der offenbar hatte Lust, noch weiter zu bomben. Wenn Israel einen Waffenstillstand auch nur in Erwägung ziehen soll, muss Hamas vorher auf den Knien darum betteln. Ja. So sieht's aus und tatsächlich habe ich den Eindruck, die haben Lust weiterzumachen. Also jetzt haben sie angefangen mit der Mobilisierung. Zuerst hieß es 16.000, dann 30.000, jetzt 75.000 Leute, Soldaten sollen einberufen werden. Bodentruppen, möglicher Einmarsch in Gaza. Und besonders interessant auch, wann bombardiert die israelische Luftwaffe den Gazastreifen? In dem Moment, wo der ägyptische Ministerpräsident Gaza besucht, gestern. Heute soll der tunesische Außenminister kommen. Also, die nehmen eine Eskalation im Kauf, ja. Und auf der anderen Seite braucht ja Israel den Staat Ägypten, um die Sinai-Halbinsel zu kontrollieren, weil wenn Ägypten da seine Hilfe gegenüber Israel aufgeben sollte bei der Kontrolle der Sinai-Halbinsel, dann haben sie dort sofort eine andere Front offen, ja. Ja, und wie gesagt, so friedlich sind sie dann, so friedensliebend, dass sie vor den Bombardierungen Flugblätter abwerfen und die Bevölkerung soll sich fernhalten von irgendwelchen kritischen Objekten und Leuten. Nur wie macht man das in Gaza, wo es eben sehr schwer ist, in diesem dicht besiedelten Gebiet, wo die Leute wie in einer Konservendose zusammengepfercht leben. Wie entfernt man sich da von irgendwas? Ja? Zu diesem Ding gibt's heute jetzt gleich um 12 Uhr eine Demonstration. Hier gleich um die Ecke am Place Saint Jaume um 12 Uhr. Protest gegen diesen Krieg. Willkommen zur Tagesschau in 100 Sekunden. Gewalt im Nahen Osten hält an. In der Nacht hat die israelische Luftwaffe nach eigenen Angaben rund 180 Angriffe geflogen. Wie hier in Gaza-Stadt gab es mehrere Explosionen. Attackiert wurde auch die Zentrale der Hamas-Regierung. Unterdessen zieht Israel für eine mögliche Bodenoffensive in der Grenzregion weiter Soldaten und Panzer zusammen. Reaktionen auf Gaza-Konflikt. US-Präsident Obama lobte seinen ägyptischen Amtskollegen Morsi für dessen Bemühungen, den Konflikt zu entschärfen. Gleichzeitig bekräftigte Obama Israels Recht auf Selbstverteidigung. Bundeskanzlerin Merkel macht die radikal-islamische Hamas für den Gewaltausbruch im Nahen Osten verantwortlich. Möglicher NATO-Einsatz der Bundeswehr. Die Türkei wolle das Bündnis offiziell um Aufstellung von Flugabwehrraketen an der Grenze zu Syrien bitten, berichtet die Süddeutsche Zeitung. Die Bundeswehr werde sich mit bis zu 170 Soldaten an dem Einsatz beteiligen. Bundesparteitag der Grünen in Hannover. Dort stellen sich heute die Vorsitzenden der Partei Özdemir und Roth zur Wiederwahl. Mit Spannung wird das Ergebnis für Claudia Roth erwartet. Sie hatte bei der Urwahl der Spitzenkandidaten vergangene Woche eine Niederlage einstecken müssen. Explosionen auf Ölplattformen im Golf von Mexiko. Zwei Arbeiter gelten als vermisst, 11 wurden verletzt. Das Feuer wurde nach wenigen Stunden gelöscht. Die Bohrinsel des Unternehmens Black Elk Energy fördere zurzeit kein Öl. Es gebe keine Berichte über ein Leck, so der US-Katastrophenschutz. Das Wetter, im Süden Nebel und Hochnebel, Sonne in Alpennähe. In den höheren Mittelgebirgslagen sowie im Norden. Nur im Nordosten meist trüb, Temperaturen zwischen 0 und 14 Grad. Zum Abschluss des Katastrophenblocks noch einmal, das merken wir uns. Frau Merkel war in Russland und hat ihren Freund oder Nicht-Freund Putin besucht. Hören wir mal an, was dabei rausgekommen ist. Super Merkel. Euch wert ist helfen. Ein ganz normaler Tag im Kanzlerinamt. Heute ist bundesweiter Vorlesetag. Wer macht was? Also der Schäuble liest den Griechen die Leviten, der Brüderle ist zur Weinlese und ich habe mir ein Laserschwert gekauft. Da klingelt das schwarz-gelbe Telefon. Was? Heute muss ich zur Konsultation nach Russland? Das ist ein Fall für Super Merkel! Sofort verlangt Super Merkel energisch nach mehr Menschenrechten. Was wollen Sie mit Charta von Menschenrechten? Hier auf dem Klo ist das Papier alle. Oh, tut mir leid. Das kommt, weil Bericht von Amnesty International ist nicht mehr so dick. Hier, bitte. Und, wie geht's mit der Demokratisierung voran? In Russland alles voller Demokratie. Wer sagt anders, kommt nach Sibirien. Und was ist mit Pussy Riot? Die Mädchen geht gut in Sibirien. Gerade sie machen Hungerstreik. Und das ist gut? Da, in unsere Gefängnisse, Hungerstreik heißt doppelte Portion. Gibt's denn da auch eine legale Opposition? Natürlich. Igor, sag Frau Kanzlerova, was du denkst. Na, Herr Putin ist beste Präsident von Welt. Nein, Igor, heute du bist Opposition. Ach so, auch als Opposition. Ich muss zugeben, Herr Putin ist beste Präsident von Welt. Sehr gut. Und jetzt bringt ihn aus Sibirien. Was? Aber ich sollte doch. Wenn ich mir so ansehe, wie Sie Ihr Volk behandeln, dann finde ich, Sie sollten Russland nicht regieren. Was? Sondern? Griechenland. Enjoy Podcast. Wünsche euch ganz einfach, dass ihr die nächsten 2 Stunden genauso viel Spaß und Gaudi habt wie wieder herum auf der Bühne. Ein Alien, ich komm von weit, weit her. Ich kenn die Sprache, die ihr sprecht. Doch ich weiß nie, was ihr mir sagen wollt. Ich seh zwar seltsam aus, doch bin in meiner Welt ein Superheld. Ich bin ein Chaos, die Erde sieht von uns schön aus. Es war sehr schön mit euch, doch ich muss weg, ich lieb zu Barrymore. Und die Songs von AC/DC. Ich hoffe, dass ihr mich nie vergesst. Ich bin ein Freak, ein Alien, ich komm von weit, weit her. Ich sehe die Träume, die ihr träumt. Doch euer Leben werde ich nie verstehen. Ich sehe zwar seltsam aus, doch bin in meiner Welt ein Superheld. Ich bin am Haus, die Erde sieht von uns schön aus. Es war sehr schön mit euch, doch ich muss weg. Bin in meiner Welt ein Superheld. Kommen wir in die Endphase des heutigen Niemandslandes. Lassen wir nun die Politik beiseite. Sprechen wir ein bisschen über Kultur, Musik, Kino. Was gibt's Neues in der Kinowelt? Da gibt's zuerst einmal ein Action-Spektakel, das heißt Dread. Ein Punk räumt auf. Metzeln ohne Rücksicht, aber mit Verstand. Dread ist eine der reizvollsten Comic-Verfilmungen der letzten Jahre, da sie einen zutiefst ambivalenten Helden hat, nämlich den Straßenrichter Judge Dredd, und es versteht, endlich einmal sinnvoll 3D-Technik einzusetzen. Dann gibt es eine Liebeskomödie, die heißt Dicke Mädchen. Jedes Gramm ist ein Genuss. 500 Euro, zwei moppelige Männer, eine Oma und unendlich viele Ideen. Dicke Mädchen musste sehr schlank produziert werden. Doch das Debüt beweist, dass Geist immer noch Geld schlägt. Nach Erfolgen in aller Welt läuft der zärtliche Liebesfilm aus Deutschland endlich auch hier an. Filme machen kann eine sehr teure Angelegenheit sein, das sagt der Spiegel. Mehr als 200 Millionen Dollar soll der neue Bond gekostet haben. 250 Millionen der letzte Batman-Film und immerhin noch über 100 Millionen die Cloud Atlas-Verfilmung von Tom Tykwer und den Wachowski-Geschwistern, die diese Woche anläuft. Alle sehenswerten Filme mit den berühmtesten Schauspielern, den spektakulärsten Spezialeffekten, den aufwendigsten Kostümen, unendlich oft überarbeiteten Drehbüchern, gigantischen Crews. Als Axel Rannig Dicke Mädchen drehte, hatte er eine Kamera, zwei befreundete Schauspieler, die auf die Gage verzichteten, seine Oma, weil eine alte Frau mitspielen sollte, ein paar Seiten mit Handlungsideen und dann noch 500 Euro für Catering und Benzin. Das Ergebnis sieht ein bisschen anders aus als zum Beispiel Cloud Atlas, ist aber genauso sehenswert. In Dicke Mädchen geht es um den schüchternen Bankangestellten Sven, gespielt von Heiko Pinkowski, vielleicht 45 Jahre alt, der nicht viel mehr mit sich anfängt, als jeden Tag zur Arbeit zu gehen und sich sonst um seine demente Mutter Edel traut, Ruth Bickelhaupt, zu kümmern. Mit der lebt er nicht nur in einer winzigen Wohnung zusammen, sondern schläft auch noch im selben Bett. Klingt tragisch, und das wäre es auch, wenn Sven dabei nicht furchtbar zufrieden wäre. Er liebt seine Mutter, sie liebt ihn, und sie bewahrt ihn vor den Strapazen eines echten Soziallebens. Wenn es also nach Sven ginge, könnte das ewig so weitergehen, aber irgendwann passiert doch etwas. Edeltraut haut ab. Große Panik, Sven und Daniel durchsuchen zusammen die Stadt und irgendwann ist Sven wohl so aufgewühlt, dass er seine Hand auf Daniels Rücken legt. Ein klitzekleiner Annäherungsversuch, den er sofort abbricht, weil Daniel das auch ein bisschen merkwürdig findet. Trotzdem ist es der Beginn einer kleinen Liebesgeschichte. Nun ja, wir hoffen, mehr will ich nicht verraten, sonst erkläre ich schon die ganze Geschichte. Werner, wir hoffen, dass der Film kommt, oder? So ein kleines Schmuckstück. Hast du denn irgendwas gesehen, kinomäßig, die letzten Tage und Wochen? Aber den würde ich mir vielleicht angucken, weil wenn der dann die Hand auf die Schulter von seinem Freund legt und dann das vielleicht der Beginn einer Liebesgeschichte ist, das überrascht mich eigentlich nicht, ne? Wenn der sein ganzes Leben zusammen mit seiner Mutter da im Bett gelegen hat, ist eigentlich nur logisch. Und mit Kinobesuch ist halt auch so eine Sache. Ne? Kostet jetzt der Eintritt fast 10 Euro. Ja, ist auch teuer geworden. Und dann bleibt ja noch übrig die deutsche Filmothek hier, ja. Oder sich Filme ausleihen oder halt warten, bis irgendwann mal was im Fernsehen zeigen. Das ist natürlich was anderes. Kino ist natürlich Erlebnis. Kinoerlebnis kann man nicht mit einem zu Hause geguckten DVD vergleichen, zumindest nicht meiner Meinung nach. Gucken wir noch mal kurz durch, was so im Moment aktuell in den Kinos läuft. Viel besprochen, viel erwähnt ist dieser Cloud Atlas Film. Cloud Atlas Macher gibt es nun im Interview auf der Spiegel Homepage. Die Vorlage unverfilmbar, die Schauspieler nur Stars. Bei Cloud Atlas gingen die Matrix-Macher, also die Wachowskis, und Tom Tykwer voll auf Risiko. Im Interview sprechen die transsexuelle Lana Wachowski, die war früher ein Mann, jetzt als Frau umgewandelt, ihr Bruder Andy und ihr deutscher Regiekollege über Kitschfilme und den menschlichen Mann-Frau-Gorilla waren. Was immer das auch sein soll. Weiß nicht, hast du da mal von gehört? Mann-Frau-Gorilla waren. Klingt interessant. Gut, wer sich darin vertiefen will, auf der Spiegel-Homepage kann man da einiges sehen. Halle Berry, Tom Hanks, Hugh Grant, Susan Sarandon, Hugo Weaving und noch ein paar Superstars mehr. Dazu eine als unverfilmbar geltende Buchvorlage. Jetzt ist die Frage, ist den Machern von Klaus Atlas ihr Mammutwerk missglückt, wie viele erwartet haben? Nein, dennoch ist der Film stellenweise hochnotpeinlich. Eine Kritik im Spiegel auf der Homepage. Ich habe übrigens gestern Abend einen interessanten Film gesehen, einer dieser kleinen Filme, die irgendwo auf Filmfestivals prämiert werden. Ein türkischer Film, der heißt einfach nur Honig. Als erstes sieht man, gesponsert von der Filmförderung Nordrhein-Westfalen, von Arte. Und das ist ein sehr interessanter kleiner Film, den haben wir uns in der Bibliothek ausgeliehen. Ein türkischer Film, der spielt in den Bergen und schildert das Drama einer Familie, die isoliert irgendwo in der Osttürkei in den Bergen und im Wald lebt. Solche Filme wird man nie im Kino zu sehen bekommen, aber das sind Filme, da kann man immer wieder gerne auf eine Mediathek zurückgreifen und sich das angucken. Dann gibt es einen CIA-Thriller, Argo heißt der. Da geht es um die berühmte Plünderung, den Sturm der US-Botschaft in Teheran, als dann Khomeini an die Macht kam und der Schah vertrieben wurde. Dazu sagt der Spiegel, wer gaukelt uns mehr vor, Hollywood oder die CIA? In seinem fulminanten Polythriller Argo erzählt Regisseur und Hauptdarsteller Ben Affleck, wie 6 US-Amerikaner während der Revolution aus Iran fliehen, getarnt als kanadische Filmemacher. Eine irre Geschichte und eine wahre. Wer auf sowas steht, soll hingehen. Dann hat man mir gesagt, der neue Bond-Film soll ziemlich unterhaltsam und gut gemacht sein. Werner, stehst du auf solche Art von Kino, James Bond? Also dafür würde ich nicht in Ruhe warten, bis er im Fernsehen kommt. Werfen wir zum Schluss unserer Sendung noch einen kleinen Blick auf die Cultura-Programmzeitschrift des Goethe-Instituts. Mal gucken, was wir da haben. Ich glaube, der Ciclo Cine Alemán, der ist jetzt vorbei. Ja. Der ist an diesem Wochenende ausgelaufen. Dann aber wahrscheinlich gibt es noch Cinema de Temps de la Crisis. Da scheint noch etwas zu laufen. Das Kino in den Zeiten der Krise. Das ist ein Zyklus, der auch in der Filmotheca läuft. Und in dessen Rahmen auch 2 Dokumentarfilme deutscher Regisseure gezeigt werden, die sich um die Verwerfungen einer aus dem Ruder geratenen Globalisierung annähern. Der große Ausverkauf und es geht da um rücksichtslose Privatisierungen an Beispielen aus Großbritannien, Bolivien, den Philippinen und Südafrika und Shanghai Fiction, ein filmischer Gewaltmarsch durch den urbanen Wahnwitz der chinesischen Städte des chinesischen Babels des 21. Jahrhunderts. Eine weitere Attraktion vom 16. bis 25.11. Musica Experimental, experimentelle Musik. Das Musikfestival Nono Logic präsentiert erneut eine Konzertreihe, die sich nicht nur durch neuartige Ausdrucksformen, sondern auch eine einzigartige Mischung von Radiokunst, Musik und Theatralik auszeichnet. Die deutschen Gäste in diesem Jahr sind Jackie Liebezeit, hatten wir letzte Woche auch schon mal angekündigt, legendärer Schlagzeuger des Krautrocks und der Krautrock-Gruppe Can, der DJ Markus Detmer aus Berlin, für seine Soundcollagen bekannt und sein Label Staubgold, und die Schlammelpeiziger John Zimmermann und Ulrike Göcken, 2 Künstler aus Köln, die Musik und visuelle Kunst kombinieren. Dann am 19.11., heute ist der 17., das wäre am Montag, gibt es eine Konferenz. React Feminism Nummer 2. React Feminism 2 ist ein sich veränderndes und stetig wachsendes Ausstellungs- und Archivprojekt zu Performancekunst und Feminismus, das seit 2 Jahren durch Europa reist. Zahlreiche Werke von Künstlerinnen und Kollektiven der 60er bis 80er Jahre sowie zeitgenössische Arbeiten sind darin dokumentiert. Vorletzte Station der Ausstellung ist vom 16.11., 12. bis 17.02.13. die Fundación Antoni Tàpies hier in der Stadt Barcelona. Einen tieferen Einblick in die aufregende Entwicklung dieses Projekts geben uns die Kuratorinnen Bettina Knaup und Beatrice Ellen Stammer. Wir verabschieden uns, Werner. Wir müssen raus aus dem Programm. Was wirst du dieses Wochenende tun und lassen? Ja, hat was zu tun mit dem, was wir gerade gehört haben. Die Welt steht still, sagt sie, aber ich sehe das anders. Ich glaube, es geht weiter. Also Leute, bleibt heiter, der Klassenkampf geht weiter. Wir müssen gewinnen, alles andere ist primär, wie Hans Krankl damals gesagt hat. Der Krankl? Hat er das mal gesagt? Ja. Der österreichische Fußballer. Wir müssen gewinnen, alles andere ist primär. Der Hans. Ja, ich sage auch tschüss, adeo, adios, bis nächsten Samstag. Dann sind wir wieder hier ab 10 Uhr bis 12 Uhr. Und auch ich schließe mich an. Leute, es muss doch möglich sein, diese Welt zu verbessern. Diese Saugnapf-Politiker, die nun am Staatshaushalt selber saugen und das wohlverdiente Geld der Leute nach Wall Street umleiten und in die Finanzhochburgen dieser Welt. Es muss doch möglich sein, diese Saugnäpfe durchzutrennen und abzuschneiden. Yo. Tschüss, adeo, adios. Bis nächsten Samstag, sagt Detlef Hirsgaard und auch Werner. Wir sagen tschüss. Tschüss. Ein wunderschönes Wochenende und alles Gute. Adeo, agur, halten Sie die Ohren steif. Kontrabanda sendet gleich weiter. Und wir sind auch zu finden unter www.kontrabanda.niemandsland.org und www.niemandsland.kontrabanda.org. Jo, agur! Oder dich in Schweigen hältst, ob du mein Vertrauen verdienst, mich belügst, ob du dir Gedanken machst oder über mich nur lachst. Lass es, wenn du nur mit mir spielst, es wird Zeit, dein Gesicht zu kennen. Es ist Zeit, deinen Namen zu nennen. Du hast ihn im Leben eingehaut, frag dich mal, wie du wirklich heißt. Was hast du vor mit mir? Setz dich tiefer, tiefer, tiefer. Es ist schlimmer, schlimmer, wenn man gar nicht weiß, was es mit dir zu leben heißt. Worte in Schwarz-Weiß. Du bist da, du kommst zu mir und die Luft ist voll von dir. Ich möchte über allem stehen und mich verlieren. Komm, erzähl, wer du bist und vergiss bitte nicht zu sagen, was dir wichtig ist. Komm, lass mich schreiben, was du von mir hältst, ob du mich kennst. Hab nur Worte in Schwarz-Weiß, doch du hast ihm Leben eingehaucht. Ich weiß jetzt, wie du wirklich heißt. Und ich hab was vor mit dir. Treff dich tiefer, tiefer, tiefer. Es ist schön.